Kundgabe 627. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.10.1938. Gebet. Rufet mich an in der Not. Das Vertrauen auf die Hilfe des Vaters wird euch alles im Leben leicht ertragen lassen. Denn alles Leid schickt euch der Herr und Heiland, auf das ihr zu ihm finden sollt. Geht ihr jedoch in Verblendung aus dem Leid nur verhärtet und verbittert hervor, dann beraubt ihr euch selbst aller Hilfe von oben. Ihr dürfet jederzeit Zuflucht nehmen zum Gebet und dürft somit die größte Zuversicht haben, erhört zu werden. Denn was euch auch beschieden ist, es ist nichts so schlimm, dass es der himmlische Vater nicht zum Segen wandeln könnte. Jedes Kind hat das Anrecht, sich bittend zum Vater zu wenden. Die in Demut an den himmlischen Vater sich wenden, werden niemals eine Fehlbitte tun. Doch ihr nützet alle die Kraft des Gebetes zu wenig. Ihr müsst erst in großer Not euch befinden, ehe ihr den Herrn um Hilfe angeht. Und doch soll jeder Tag, jede Stunde euch Segen bringen. Ihr sollt nichts unternehmen, ohne den Segen Gottes erfleht zu haben. Ihr sollt euch in Leid und Freude nach oben wenden. Ihr sollt die Kraft des Gebetes nützen jederzeit, denn eure Seele bedarf unausgesetzt der Hilfe, auf dass sie das Ziel im Erdenleben schon erreiche. Und auch sonst mangelt es euch an Kraft. Allein ohne das Gebet vermögt ihr nur wenig. Doch da euch die Gnade des Gebetes zusteht, so nützet diese nach Möglichkeit. Flehet um Beistand in der Not, um Reinheit des Herzens. Bittet um Gnade, um Festigkeit des Glaubens, um Tatkraft in der Nächstenliebe. Bittet von ganzem Herzen, dass der Herr euch seine Liebe schenke und mit seiner Fürsorge euch betreue immer da. Ihr könnt bitten ohne Unterlass. So ihr um euer Seelenheil betet, werdet ihr Erhörung finden. Denn so ihr erkennet, was euch mangelt, wird euch jede erbetene Unterstützung gewährt. Bittet, so wird euch gegeben werden, spricht der Herr. Er fordert euch auf, euch an ihn zu wenden in der Not. So leistet diesem Ruf Folge und hebet die Schätze, die der Herr euch verheißet. Nur fallet nicht der bloßen Form zum Opfer, denn dieser erhöret der Vater nimmer, die nur mit den Lippen ihn um Hilfe anheischen und deren Herzen weit ferne sind. Und wenn euer Gebet nicht erhört wird, dann forschet, was ihr nicht recht getan habt, ob aus der Tiefe des Herzens das Gebet emporgesandt wurde oder nur von den Lippen kam und daher nicht an des Vaters Ohr gedrungen ist. Forschet, ob ihr irdisches erbeten habt, das euch der Vater vorenthält, aus väterlicher Einsicht und Weisheit. Und achtet stets darauf, euren Willen, dem Willen des Herrn zu unterstellen in jedem Gebet. Denn der Vater weiß, was euch gut tut und für euer Seelenheil vonnöten ist. Er wird euch bedenken in rechter Art. Doch nie wird er aus falscher Vaterliebe euch etwas gewähren, was nur zum Schaden der Seele ist. Darum unterwerfet euch seinem Willen und glaubet, dass er stets nur euch so bedenket, wie es der Seele dienlich und zuträglich ist. Und rufet ihr ihn gläubig an in irdischer Not, so wird seine Hilfe nicht ausbleiben, auf dass sein Wort erfüllt werde. Rufet mich an in der Not, und ich will euch erhören. Amen.